Well, thank you for coming tonight. Dankeschön aber fürs Kommen. Let's turn to Matthew chapter 5. Schlagen wir hin zu Matthäus Kapitel 5. And we'll continue with the series. Und wir werden fortfahren in der Serie, die wir haben. People were telling me that Pastor Brent did a great job last week. Leute haben Pastor Rob gesagt, dass der Pastor Brent eine super Botschaft gegeben hat. It's great, thank you. Und das ist super, danke schön dafür. Okay, Father in heaven, bless these words, we pray. Vater im Himmel, segne diese Worte, bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Matthew chapter 5, verse 9. Matthäus Kapitel 5, Vers 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden die Söhne Gottes heißen. That's like the highest compliment. Das ist das höchste Kompliment. We could almost say that those that make peace are, when you are making peace, you are the most like God. Man könnte sagen, wenn du Frieden stiftest, dann bist du am ehesten wie Gott. Right? You shall be called the sons of God. You are like God. Ihr werdet Söhne Gottes genannt werden. Ihr seid wie Gott. Maybe our greatest reflection of God is when we bring peace. Ich glaube, wir spiegeln dann Gott am meisten wieder, wenn wir Frieden stiften. One scholar said, those who strive to end discord and establish harmony. Diejenigen, sagt ein Schriftgelehrter, die danach streben, einen Streit zu beenden und Harmonie zu bringen. Within a community. Innerhalb einer Gemeinschaft. Okay. So, das sind die Friedensstifter. The opposite of peace is strife. Der Gegensatz von Frieden ist Streit. Let's look at a few verses. Schauen wir uns ein paar Verse dazu an. Turn with me to Romans 13. Römer 13. Verse 13. Vers 13. It says, let us behave properly as in the day, not carousing and drunkenness, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht. Strife and jealousy are always coupled together. Streit und Eifersucht sind immer miteinander verbunden. And, it's the opposite of love and unity. Es ist genau das Gegenteil von Liebe und Einheit. The solution is in verse 14, put on the Lord Jesus Christ. Die Lösung findet sich im Vers 14. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Make no provision for the flesh in regard to his lusts. Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Couldn't it be that a peacemaker is someone, well, is someone who brings peace into a situation? Kann das nicht sein, dass ein Friedensstifter jemand ist, der Frieden in eine Situation hineinbringt? But if strife and jealousy are coupled together, wenn aber Streit und Eifersucht miteinander verbunden sind, and you'll see that, turn to 1 Corinthians chapter 3 now. Und schlag mal zum 1. Korinther Kapitel 3. If strife and jealousy are coupled together, wenn Streit und Eifersucht miteinander verbunden sind, and maybe somehow we could say that jealousy is behind strife, und eigentlich steckt die Eifersucht hinter dem Streit, then what would be my strategy as a peacemaker? Was wäre dann meine Strategie als Friedensstifter? Wouldn't it be to help people to put on Christ? Würde es nicht darin bestehen, Menschen zu helfen, dass sie Christus anlegen? Like we talked about on Sunday about Sar Shalom, the Prince of Peace. Am Sonntag haben wir gesprochen über den Sar Shalom, den Friedefürst. That God has a purpose for our life. Gott hat einen Zweck für unser Leben. And the Prince of Peace is the one who can bring about God's purpose in our life despite the circumstance. Und der Friedefürst ist der Gottes Zweck in meinem Leben zustande bringen kann, unabhängig von den Umständen. So as a peacemaker, maybe part of my mission, also als Friedensstifter, ist vielleicht ein Teil meiner Mission, das is to ensure people of Romans 8:28, dass ich Leuten versichere, dass Römer 8:28 funktioniert. God is working all things to the good. Gott wirkt alle Dinge zum Guten. Christ is the Prince of Peace. Christus ist der Friedefürst. And despite your circumstance, und trotz deiner Umstände, you You have a purpose in God. Hast du doch einen Zweck in Gott? That he will bring about. Und den wird zustande bringen. So there's no need to compare. Und da braucht es nicht, dass wir uns vergleichen. Whatever my circumstance is, there's no need to look at someone else and compare. Egal was meine Umstände sind, ich brauche nicht auf jemand anders schauen und einfach schauen, ob ich es irgendwie vergleichen kann. Now let's look at 1 Corinthians chapter 3. Schauen wir auf 1. Korinther Kapitel 3. Okay, chapter 3. Kapitel 3, 1. Korinther. Let's start with verse 1. Beginnen wir mit Vers 1. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. But as to men of flesh. Sondern als zu Fleischlichen. As to babes in Christ. Als zu Unmündigen in Christus. I gave you milk to drink, not solid food. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. You were not yet able to receive it. Denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Indeed, even now you are not able. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Here it is. For you are still fleshly. Denn ihr seid noch fleischlich. For since there is jealousy and strife among you. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist. Are you not fleshly? Seid ihr da nicht fleischlich? Are you not walking like mere men? Und wandelt nach Menschenweise? Now it's interesting. Warren Wiersbe, he's one of my favorite writers. Also interessant, der Warren Wiersbe sagt, und ist einer meiner Lieblingsautoren. And he says that milk. Er sagt, dass Milch. Is what Christ has done. Ist das, was Christus getan hat. But meat is what Christ is doing now. Fleisch ist das, was Christus jetzt tut. And this is what people cannot digest. Und das ist das, was die Leute nicht verdauen können. People can digest the fact that Jesus died in the past. Menschen können das verdauen, dass Jesus in der Vergangenheit starb. And did a work in the past. Und ein Werk da vollbracht hat in der Vergangenheit. But they cannot digest that he's doing a work in the present. Aber sie können es nicht verdauen, dass Gott auch ein Werk in der Gegenwart that wirkt. My circumstance is the hand of God. Dass mein Umstand das Werk Gottes ist. This is what cannot be digested. Das kann einfach nicht verdaut this werden. This is strong meat. Das ist feste Speise. This is why Peter said in 1 Peter 5:5. Deswegen sagt Petrus im 1. Petrus 5:5. Humble yourself under the mighty hand of God. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Which means look at your circumstances as coming from God. Betrachtet eure Umstände als von Gott herkommend. And no need to be jealous. Und da braucht es nicht, dass wir eifersüchtig sind. If someone is singing on the worship team and you think you can sing better, no need to be jealous. Jemand singt in dem Anbetungsteam und du denkst, na, da kann ich mal besser singen. Kein Grund zur Eifersucht, bitte. Or someone sing on the worship team and they sing much better than you could ever sing. Und jemand singt im Anbetungsteam und die singen viel besser, als du je singen könntest. And there's secret jealousy. Und dann im Geheimen ist der Eifersucht. If I only had her voice, wenn ich nur ihre Stimme hätte, I would be happy. Oh, ich wäre so glücklich. Then I would fulfill my purpose. Ich würde meinen Zweck It's dann erfüllen können. Fair. Das ist doch unfair. Streit. You know, I don't like her. Ich mag sie auch gar nicht. And suddenly there's strife because of jealousy. Und dann plötzlich ist der Streit wegen Eifersucht. And this is the opposite of love and unity. Und das ist das Gegenteil von Liebe und Einheit. This is the most when we are not like God. Und so sind wir dann am wenigsten wie Gott. When we're jealous and when there's strife. Genau dann, wenn es der Eifersucht gibt und Streit. When we are a peacemaker. Wenn wir Friedensstifter sind. We are the most like God. Dann sind wir am meisten wie Gott. When we can help people to understand. Wenn wir Menschen oder anderen helfen können There's zu verstehen. There's no need for this. You are very special in God's eyes, like you are. Das braucht's doch gar nicht. Du bist doch so besonders, so wie du bist. God didn't want to give you that voice. Gott wollte dir nicht diese Stimme Because geben. Because God has something else for you. Gott hat etwas anderes für dich. If everybody in an orchestra was a violin, it would sound funny. Also wenn das ganze Orchester nur aus Violinen bestünde, das wäre doch seltsam. Right, somebody's got to be that little thing that goes bing. Jemand muss da diese kleine Triangel doch anschlagen. Okay, now let's go to another portion. Gehen wir zu einer anderen Schritt. Philippians chapter 1. Philipper Kapitel 1. Just keep turning toward Revelations and you'll hit it. Immer Stück für Stück zur Offenbarung hin, da kommen wir schon durch. Okay, Philippians chapter 1. Philippa Kapitel 1. Verse 15. Vers 15. Paul writes, some to be sure are preaching Christ even from envy and strife. Paulus schreibt Folgendes. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streit. Isn't that unbelievable? Ist das nicht unglaublich? There's someone who's an evangelist. Da gibt es jemanden, der ist Evangelist. And he's preaching Christ out of envy and strife. Und der predigt Christus aus Neid und Streit. Is that possible? Ist das möglich? It is. Na bitte schau. And some also out of goodwill. Einige aber auch aus gutem Willen. The latter do it out of love. Die einen aus Liebe. Knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Look at verse 17. Schau mal Vers 17. But the former, die anderen aber, those who are preaching out of envy and strife, also die, die aus Neid und Streit predigen, proclaim Christ out of selfish ambition. Verkündigen Christus nicht lauter, sondern aus Eigennutz. Is that even possible? Ist das möglich? Rather than from pure motives. Eher als aus lauteren Motiven. Now this Greek word for selfish ambition, das griechische Wort für Eigennutz, in the King James it's contention, in der King James Version ist das Streit. It's the Greek word edetheia. Das griechische Wort. And it means this. Es bedeutet campaigning for office, da eine Kampagne zu starten, um ein Amt zu erhalten, to get people to support you. Auf dass man dann Leute hat, die einen dafür unterstützen. And something interesting that Wiersbe said. Und interessant, was Wiersbe dazu sagt. When someone asks the question, whose side are you on? Wenn jemand die Frage stellt, auf welcher Seite stehst du denn? It's a dead giveaway. For it's a giveaway. It's a red flag. Das ist eine rote Flagge. It's a signal. Das ist ein Signal. That selfish ambition is present. Dass da nur Eigennutz der Antrieb ist. The motive is to get followers. Das Motiv besteht darin, to follow themselves rather than Christ. Nachfolger zu haben, Leute, die einem folgen, eher als dass sie Christus folgen. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? That you could have someone who could be a missionary. Du kannst nicht jemanden haben, der sogar Missionar ist. Preach Christ out of envy. Und der predigt Christus aus Neid. And strife. Und Streit. And the motive is not to get people to focus on Christ. Und der Antrieb dahinter ist nicht, Leute dahin zu bringen, dass sie auf Christus schauen, but to be their disciple. Sondern vielmehr, dass diese Leute dann ihre Jünger werden. For personal satisfaction. Und das nur aus persönlicher Selbstbefriedigung. But here we are, peacemakers. Und hier sind wir, Friedensstifter. And we are on a mission to assure people. Und wir sind da auf einer Mission, um Leuten die Versicherung zu geben, that Christ, the Prince of Peace, dass Christus, der Friedefürst, has a purpose for every individual. Einen Zweck hat, eine Absicht für jede einzelne Person. Just like Rick Warren brings out in the Purpose-Driven Life. Und genauso wie es Rick Warren auch sagt in diesem Buch, Leben mit einer Vision. We were created for a purpose. Wir sind doch geschaffen für eine Absicht, and für eine Vision. Every single one of us was created individually. Und jeder einzelne von uns ist ja doch ganz individuell geschaffen. And anointed by the Holy Spirit with a particular gift. Und gesalbt vom Heiligen Geist für mit einer ganz speziellen Gabe. So part of being a peacemaker, ein Teil davon, Friedensstifter zu sein, helping people to put on Christ, besteht darin, Menschen zu helfen, dass sie Christus anlegen. To be who you are in Jesus. Sei doch, wer du bist in Christus. Don't compare yourself. Vergleiche dich nicht. Don't be drawn into someone. Und lass dich da auch nicht von jemandem da in eine Sache hineinziehen, so wie er ist. Lives maybe by personality, that's not the word. Codependence. Und dieses Leben in dieser gegenseitigen Abhängigkeit. Like this kind of Christianity. Could you imagine someone goes out and preaches Christ to you? Stell dir vor, da kommt jemand und der predigt dir den Christus. And you get saved. Und du wirst errettet. But their personal motive is not that you would walk with Christ. Aber ihr persönliches Motiv besteht nicht darin, dass du mit Christus wandelst, but that you would walk with them. Sondern dass du vielmehr mit ihnen wandelst. And it starts to break into what's called party spirits. Und das geht dann weiter, da werden solche Parteiungen entstehen, Geister. I am with Paul. Ich bin da, der ist bei dem Paulus. I am with Peter. Und ich gehöre doch mit dem Petrus zusammen. I am with Apollos. Ich folge dem Apollos and nach. Paul would write, is the body of Christ divided? Und Paulus schreibt, ist der Leib Christi geteilt? And what unites us is that we all have a personal walk with the Lord. Und was uns doch vereint ist, dass wir alle einen persönlichen Wandel mit dem Herrn haben. Who has a purpose for each one of us. Der doch einen Zweck hat für jeden einzelnen individuell. So part of our mission as a peacemaker. Teil unserer Mission als Friedensstifter is to build people up in who they are in Christ. Das besteht darin, dass wir Leute aufbauen, darin, wer sie in Christus sind. To neutralize anyone who might be tempted to be jealous of someone else. Um das zu neutralisieren, dass jemand anders vielleicht irgendwie da eifersüchtig auf jemand anderen ist. Yeah, someone is jealous of someone who has three children. Jemand ist eifersüchtig über jemand anders, der drei Kinder hat. But then the mother with three children is jealous of the single girl who can just do anything she wants. Und die Mutter mit den drei Kindern ist eifersüchtig auf die alleinstehende Frau, die machen kann, was sie will. You know, an administrator is jealous of a singer. Und die Administratoren sind eifersüchtig auf die Singer. Singer is jealous of the preacher. Und die Singer sind eifersüchtig auf den Prediger. The preacher is jealous of the guy who's just working the job. Und der Prediger, der ist eifersüchtig auf den Mann, der einfach nur seine Arbeit macht. Why can't I just work a job? Warum kann ich einfach nur eine Arbeit machen? Well, you want to switch places with me? Können wir denn nicht vielleicht doch tauschen? And it just goes on and there's just envy everywhere. Und hin und her und hin und her und überall ist da Eifersucht. Someone has to come in and bring peace. Und jemand muss da hineinkommen und Frieden bringen. And just help people to be established in who they are in Christ. Und den Leuten helfen, dass sie in dem aufgebaut werden, wer sie in Christus sind. Turn to 1 Timothy chapter 6. 1. Timotheus Kapitel 6. One more verse. Noch ein weiterer Vers. Verse 3. Vers 3. If anyone advocates a different doctrine, wenn jemand anders lehrt, and does not agree with sound words, und sich nicht zuwendet den gesunden Worten, those of our Lord Jesus Christ, den Worten unseres Herrn Jesus Christus, not talking about the preacher's words, talking about the Bible's words. Da sprechen wir nicht über die Worte des Predigers, sondern über die Worte der Bibel. And with the doctrine conforming to godliness. Und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. That means the doctrines that are bringing us to a personal walk with the Lord. Das sind doch die Lehren, die uns da zu einem persönlichen Wandel mit Gott führen. Godliness means I'm walking with God. Gottseligkeit bedeutet, ich habe einen Wandel mit Gott. Ungodliness means I don't walk with God. Gottlosigkeit bedeutet, ich wandle nicht mit Gott. So according to doctrine or teaching that encourages you to have a personal walk with the Lord. Gemäß der Lehre also, die dich ermutigt, einen persönlichen Wandel mit Gott zu haben. Anything else, he is conceited and understands nothing. Und wenn es irgendwie anders ist, dann ist er aufgeblasen und weiß nichts. But has a morbid interest in controversial questions. Sondern ist krank an Streitfragen. And disputes about words, und Wortgezänken, out of which arise envy and strife. Aus ihnen entstehen Neid und Streit. There it is again. They're always together. Und da haben wir es wieder. Sie sind immer zusammen. Abusive language, Lästerungen, evil suspicions, böse Verdächtigungen, and constant friction between men of depraved mind. Ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben and deprived of the truth, und der Wahrheit beraubt sind, who suppose, watch this, they suppose that godliness is a means of gain. Und die meinen, das heißt, sie meinen das nur, sie meinen, dass Gottseligkeit ein Mittel zum Gewinn sei. And this is where the envy comes in. Und da kommt dann der Neid. I want what you have. Ich möchte das haben, was du hast. You see how much honor that preacher's getting? Schau, welche eine Ehre dieser Prediger bekommt. Und wie viele Leute ihm folgen. People are going to follow me. Die Leute sollen nach mir folgen. I can learn to preach like that. Na, so kann ich doch auch predigen. And then people preach out of envy. Und Leute predigen aus Neid. They're not motivated by the love of God for people. Und sie sind nicht motiviert durch die Liebe Gottes für die Leute. They're motivated by envy. Sie sind motiviert durch Neid. And strife. Und durch Streit. They will follow. We will separate here. They will follow me. Wir werden die trennen von dir. Die werden mir nachfolgen. And Paul says this is sick. Und Paulus sagt, das ist krank. And because the idea is that godliness is a means of gain. Die Idee dahinter ist, dass Gottseligkeit ein Mittel wäre zum persönlichen Gewinn. It's a means of selfish. It's a means of fulfilling my selfish ambition. Ein Mittel dazu, meine selbstsüchtigen Ambitionen zu erfüllen. I can have anything anyone else has. Ich kann alles haben, was jemand anders vielleicht hat. I want what they have. Ich möchte das haben, was sie haben. I want what they have. Und was die haben. And it's envy and strife. Neid und Streit. But we as peacemakers. Wir aber als Friedensstifter. And as peacemakers, we are called the sons of God. Als Friedensstifter werden wir doch Söhne Gottes genannt. Because this is the mind of God. Und weil das ja die Gesinnung Gottes ist. Love and unity. Liebe und Einheit. Look what it says in verse 6. But godliness actually is a means of great gain. Aber die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. When accompanied by contentment. Wenn eben mit Genügsamkeit. Right? Contentment. Genügsamkeit. For you have brought nothing into the world and we cannot take anything out of it either. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Some really, really, I think it was some really rich guy. I think they made a movie about him. Was that da gab es einen Mann, der wirklich sehr, sehr reich war, und sie haben auch einen Film über ihn gemacht. What's that guy's name? Howard Hughes, right? After he died, the lawyer came in. Also nachdem dieser Mann starb, kam der Anwalt. And said, how much did he leave? Wie viel hat er da hinterlassen? And the lawyer said, he left everything. Und der Notar sagte nur, naja, alles. Yeah. How much did he leave? He left it. He didn't take anything with him. Also er hat nichts mitgenommen. Er hat alles zurückgelassen. Right? If we have food and covering, with these we shall be content. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, sollen wir uns damit genügen lassen. Okay, let me turn to one more place here. And we'll close. Noch eine Schriftstelle. Go to 1 Peter chapter 5. 1. Petrus Kapitel 5. And we'll see it nice and clear, just to close it up. Da können wir es dann ganz schön und auch klar sehen. 1. Petrus Kapitel 5. Verse 5. You younger men likewise be subject to your elders. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. And all of you clothe yourself with humility. Alle aber umkleidet euch mit Demut. Toward one another. Im Umgang miteinander. For God is opposed to the proud. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. But gives grace to the humble. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Humble yourself therefore, or humble yourselves therefore, under the mighty hand of God. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. That he may exalt you at the proper time. Damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. So there's no need out of my circumstance to envy another. Da gibt es also keinen Bedarf danach, dass ich aus meinen Umständen heraus jemanden anderen beneide. I can be so envious. Ich kann da so neidisch werden. Not another preacher. Nicht gegenüber einem anderen Prediger. I can be so envious of someone who just goes to work in the morning and comes home. Neidisch nicht auf einen anderen Prediger, sondern auf jemanden, der einfach morgens zur Arbeit geht und abends nach Hause kommt. I can be so envious of my younger brother. Vielleicht neidisch über meinen jüngeren Bruder. He's a carpenter. Er ist ein Schreiner. He goes to work, he does his work, he comes home and it's over. Geht zur Arbeit, macht seine Arbeit, kommt nach Hause und dann ist es für den Tag. And someone needs to build me up in Christ and say, Pastor Rob. Jemand muss mich einfach aufbauen in Christus und sagen, Pastor Rob, don't be envious of a carpenter. Sei nicht neidisch. God has a purpose for you. Gott hat einen Zweck für dich. You might not see it, but God has a purpose for you. Vielleicht siehst du das noch nicht, aber Gott hat einen Zweck für dich. Just hang in there. Don't be envious of that. Halte einfach fest dran. Just hang in there. Halte einfach fest dran. Sei nicht neidisch auf jemand anderes. Clothe yourself with Christ. Kleide dich mit Christus. Humble yourself under the mighty hand of God. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Because God will lift you up in due season. Denn Gott wird dich erheben zur rechten Zeit. Every single one of us can look at someone else. Jeder einzelne von uns kann auf jemand anders schauen. What do they call that? A soldier who's just a buck private, we say. He's just a private. The first level soldier, you know. Ein Schütze, sagt man im Deutschen. Yeah. He just became a soldier. Er ist gerade Soldat geworden. And he's so envious of the sergeant. Und der ist so neidisch, dass er da vielleicht ein Sergeant wird. And he works and works. He becomes a sergeant. Und dann wird er da Unteroffizier. He has his first stripes. Und da hat er seinen ersten Streifen. And then he's envious of the lieutenant. Und er möchte Leutnant werden. After a while, he's got a couple more stripes. Und hat ein paar mehr Streifen auf der Schulter. Then he's envious of the major. Dann möchte er aber lieber Major sein. And then he's got a couple more stripes. Und dann kommen die Sterne. Then he's envious of the general. Und dann beneidet er den General. And finally, the general. Und schließlich ist er General. He's got a couple more stripes. Und da hat er noch mehr Streifen. There he is sitting in his general's office. Und da sitzt er in seinem Generalsstab. With all this responsibility. Mit all der Verantwortung. And the whole world on his shoulders. Und der ganzen Welt auf seinen Schultern. This whole entire army beneath him. Und die ganze Armee, die da ihm untersteht. With all these decisions to make. Und mit all den Entscheidungen, die er treffen muss. And he looks out the window and what does he see? Und er schaut aus dem Fenster und was sieht er dort? But he sees a private walking by. Und da sieht er den Schützen. With his girl. Mit seiner Freundin. Just walking by. Und da geht er. And he says to himself. Und er sagt sich. What I wouldn't do to be a private again. Was würde ich nicht aufgeben, um wieder ein Schütze zu sein? And he's dead serious. Und das meint er todernst. He's dead serious. Todernst. It just goes round and round and round and round. Und so läuft das im Kreis und im Kreis. It hits every single person. Und es trifft jede Person. And this causes strife. Und das verursacht diesen Streit. If we don't build each other up in who God has made us to be. Wenn wir einander nicht aufbauen in dem, wozu Gott uns doch gemacht hat. When we find ourselves in circumstances that we would be envious to get out of. Wenn wir uns selbst in Umständen vorfinden, wo wir einfach einen Neid haben, da herauszukommen. Like the psalmist said, I would be, you know, what I wouldn't give to be a bird and fly away. Oh, was würde ich geben, wenn ich doch ein Vogel sein könnte, einfach wegfliegen King könnte? David is envious of a bird. Der König David beneidet einen Spatzen. He sees the bird on the windowsill and he says, what I wouldn't give to trade places with you. Er sieht dem Vogel da auf dem Fensterbrett und sagt, wie ich dich beneide, was würde ich geben, wenn ich so wäre wie du? It hits everybody. Und das kann jeden betreffen. But we humble ourselves under the mighty hand of God. Aber wir demütigen uns unter der mächtigen Hand Gottes. It means God is controlling the circumstances. Das bedeutet, Gott hat diese Umstände unter Kontrolle. And I humble myself under God's hand. Und ich demütige mich unter Gottes Hand. This is far easier to preach than it is to do, believe me. Und das ist viel einfacher zu predigen, als das auch zu machen. I'm having a great time preaching this. Also es macht super Spaß hier zu predigen. Because I have a horrible time implementing this. Aber eine schreckliche Zeit, wenn es darum geht, das umzusetzen. This is a lot of fun to preach. Macht viel Spaß beim Predigen. Okay, humble yourself under the mighty hand of God. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Okay, God. I see this as you. Okay, Gott, ich erkenne an, das bist du. I'm not going to be envious of the bird that flies away. Ich werde den Vogel dann nicht beneiden, der da wegfliegen kann. Of the brother in America who's a carpenter. Oder dem Bruder in Amerika, der da ein Schreiner ist. I'm not going to be envious of the private who doesn't have any responsibility. Und ich beneide auch nicht diesen jungen Soldaten, der da keine Verantwortung hat. I'm not going to be envious of the church member who just comes and enjoys the services week after week. Und ich werde auch nicht das Gemeindemitglied beneiden, das einfach in den Gottesdienst kommt und den Gottesdienst einfach genießt, jede Woche einmal. I'm going to see myself as an individual in Christ. Ich werde mich selbst sehen als ein Individuum in Christus. And humble myself under God, who controls the circumstances. Und mich demütigen unter Gott, der die Umstände kontrolliert. And he, that he may exalt you or lift you up at the proper time. Damit er mich oder euch auch erhöhe zur rechten Zeit. So, we're peacemakers. So sind wir Friedensstifter. We bring an end to strife. Wir beenden diesen Streit. By encouraging people to be who they are in Christ. Indem wir den Nächsten ermutigen, auch der zu sein, der in Christus ist. Because where there's strife, there's envy. Denn da, wo Streit ist, da ist auch Neid. And where there's envy, there's someone who doesn't realize how important they are. Just who they are. Und in Neid, das ist die Situation, die eintritt, wenn jemand nicht erkennt, wer er ist in Christus. And the person that we envy, und die Person, die wir beneiden, if we were just in their shoes for a few weeks, wenn wir nur für ein paar Wochen in ihren Fußstapfen laufen probably würden, wouldn't want to be in their shoes anymore. Dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr in ihren Fußtritten laufen wollen. Because that person is tempted to look at another person and saying, if I could only switch with them. Denn diese Person würde ja nur jemand anders beneiden und sagen, na, wenn ich doch nur mit dem tauschen könnte. If I could only be the pastor, I'd be so happy. Oh, wenn ich nur der Pastor wäre, ich wäre so glücklich. We're taking applications. Anybody want the job? Aber wir machen hier Anwendung. Möchtest du gerne die Arbeit haben? No, thank you. Oh, sorry. Also wir nehmen noch Bewerbung an. Möchtest du vielleicht die Arbeit machen? Yeah, you can do it for about 6 months and I'll go to America. Also 6 Monate kannst du gerne machen, gehe ich nach Amerika. And then I'll come back and see how you're doing. Dann komme ich wieder, dann schauen wir mal. Yeah. There's no need, God has made us all unique. Da gibt es keinen Bedarf danach. Gott hat uns alle einzigartig and gemacht. As we are built up, as we put on Christ, Romans 13:14. Und so wie wir aufgebaut sind, ja, Christus anlegen. We put an end to strife. So beenden wir den Streit. Amen. Amen. So blessed are the peacemakers. Gesegnet sind die Friedensstifter. For they shall be called the sons of God. Denn sie werden die Söhne Gottes genannt werden. We are the most like God when we bring peace into a situation. Wir sind dann Gott am meisten ähnlich, wenn wir den Frieden in die Situation bringen. Amen. Let's pray. Amen. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you today. Danke dir heute. For your mighty hand. Für deine mächtige Hand. In our lives. In unserem Leben. Nothing can touch us. Nichts kann uns anrühren, you have not allowed, was du nicht zugelassen hast. Nothing can happen to us, nichts kann mit uns passieren, that is not filtering through you, was nicht zuerst durch deine Erlaubnis gegangen ist. Help us to humble ourselves, Lord, under your mighty hand. Hilf uns, dass wir uns demütigen unter deiner mächtigen Hand. And to believe that you will lift us up at the proper time. Und dass wir glauben, dass du uns zur rechten Zeit erhöhen wirst. So that we don't have to envy another one. So dass wir nicht jemand anders beneiden müssen. And end up in strife. Und letztlich dann im Streit enden und in der Verbitterung. And all kinds of ungodly things. Und all diesen ungöttlichen Dingen. Thank you for this time. Danke für diese Zeit. In Jesus' name we pray. Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen.